Some stress physical exercise. Others stress improving the mind. This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Oh, oh, 2006, huh? Eine neue Ära bricht an. Cobra Pinhead Baby, Mafio, Das ist der Scheiß. Mafia, Check this. Этим я дышу, живу. Это я пишу, пою. Это то, что я могу. Я вам это докажу. Слышь, мы вас не подведем, вот оцените сами, что строилось годами, что нет, мы не пропали. Наркоманами не стали и на Sony не бывали. Нет, мы время убивали, наш второй альбом писали. Вот то, что вы искали, да, и так долго ждали. Русский, немецкий рэп на одном треке. Ведь мы в авторитете, берите с нас пример, дети. Мы не зря на этом свете, как патроны в пистолете. Блэм-блэм-блэм. Это новая эра, мафия и коба. Рифмуют сроки смело, под это бит все горит. Этот хит динамит, из динамиков летит стиль, который ложь бомбит. Все превратилось в пух и прах, им зло был на понтах. А сейчас на костылях шах, крах, бах. Вас теперь в моих руках, я с улыбкой на устах. Вам щегла внушаю страх. Этим я дышу, живу. Это я пишу, пою. Это то, что я могу. Я вам это докажу. Denn das ist, was ich atme, was ich sage, was ich lebe. Denn das ist, was ich schreibe, eine Frage der Ehre. Jedes Wort, was ich spreche, trifft dich hart wie Schläge. Alles, was ich kann, verletzt jetzt meine Atemwege. K.O.B. ist down. Wenn ich euch so anschau, lach ich mir ins Fäustchen und gebe mir die Hand drauf. Ich throne über euch, meine Wahrheit sorgt für Schmerzen. Ich spitte zu verbittert über Quarten, Quinten, Herzen. Wer will mich denn stoppen? Ihr lasst mich auf diesem Part los. Niemand wird mich stoppen. Ich bin Deutschlands Raider Faso. 22 Jahre und morgen ein Tag älter. Und rappe so lang weiter, bis ich dadurch genug Geld hab. Mein Albtraum auf Deutsch, ein Albtraum für Toys. Ein Albtraum und Abschau, ich baller auf euch. Cobra Pinhead Baby, in Kollabo mit Mafio. Bis die Boxen brennen, ich bin wie Piratenradio. Denn das ist Underground, das ist anderer Sound. Das ist was in Zukunft in meinem Hammer bounce. Das ist P-I-N, das ist H-E-R-B. Das ist Wahrheit, Baby, hart wie das Leben. Denn das ist, was ich atme, was ich sage, was ich lebe. Denn das ist, was ich schreibe, eine Frage der Ehre. Jedes Wort, was ich spreche, trifft dich hart wie Schläge. Alles, was ich kann, verletzt jetzt meine Atemwege. Этим я дышу, живу. Это я пишу, пою. Это то, что я могу. Я вам это докажу. 3-4 мафия в прямом эфире. Мы оставим всех позади, кого вы любили. А мы рэп любили, по его законам жили. Свое место мы забили, всех главов отшили. Кто еще пойдет против бурного течения? Мафию и это исключение. Мы создаем новое движение. За вами остается лишь решение. Но решайте быстро, ведь осталось лишь мгновение. Фитиль догорает, бомбу поджигает. Неверных и предателей на куски взрывает. Одно мгновение, много что решает. Те, кто не смог, как мы, от зависти сгорает. Не догоняют, как могло произойти такое чудо. Но не надейтесь, вы нас не столкнете с трона. Это наш мир, наша корона. Это наши пацаны, это наша жизнь. Если ты еще не понял, то лучше съебись. Этим я дышу, живу. Это я пишу, пою. Это то, что я могу. Я вам это докажу. Этим я дышу, живу. Это я пишу, пою. Это то, что я могу. Я вам это докажу. Yes, willkommen bei Coast to Coast am 7. Juni 2006. Sendung präsentiert von Adrian Bahne, Franz Hahnemann. Und heute bei uns zu Gast Heiko von hiphoplehr.de. Herzlich schön, willkommen. Schön, hier zu sein. Hallo. Hallo. Yes, Mann. Und Heiko hat einige exklusive Tracks mit dabei, unter anderem den ersten, den wir gerade gehört haben. Genau, das war ein Mafio mit Cobra Pinhead und Neue Ära. Den gibt es auch kostenlos im Internet runterzuladen auf mafio.de. Yes, Mafio sind die russischen Rapper Mike Fire und Ghostmaster aus Leer. Wir waren letzten Samstag auch beim Videodreh zu den zwei ersten Tunes ihrer neuen EP, die wir euch vor 14 Tagen vorgestellt habt, haben, checkt dazu www.upsetrecords.de. Okay, von Mafia aus Leer gehen wir jetzt nach Oldenburg. Und zwar hat Wester MC sein Album rausgebracht. Und du hast was mitgebracht. Genau, das Album heißt Anti-Rapstar, ist vor 2-3 Wochen, glaube ich, rausgekommen. Und ich habe ein kleines Snippet dabei von den Tracks Track 1 und End Tight und 4:1. Und das hören wir uns jetzt mal an. Anti-Rapstar. Check das aus. Yeah. Hier kommt der MC, der mir den nächsten Zeilen kurz zeigt, was geht. Zeigt, für wen ihr Alter sehen lässt, weil ihr den Scheiß nicht lebt. Typ, ich geh hin zum Mikrofon, um dort mein Ziel zu sehen. Du kannst es jetzt gerade hören. Anti-Rapstar DLP. Typ, ich nehm 40 Tracks auf, zu denen ich allen steh. Pack ein paar auf die LP, auf der ihr meine Fresse seht. Ob es ohne Presse geht, die Frage hat sich nie gestellt. Ich mach das hier eh für mich, glaub mir mal, ich scheiß aufs Geld. Das hier ist Oberhammer, korrigier mich, wenn ich lüge, denn ich übe Zeit, sie durchrollen wie Güterzüge. Das hier ist Oberhammer, korrigier mich, wenn ich lüge, denn ich übe Zeit, sie durchrollen wie Güterzüge. Herzschreien, meine Güte, Chicks wollen in meine Kajüte. Herzschreien, meine Güte, Chicks wollen in meine Kajüte. Herzschreien, meine Güte, Chicks wollen in meine Kajüte. Herzschreien, meine Güte, Chicks wollen in meine Kajüte. Ich will ganz weit nach oben, drop hier dafür diese Schnappen. Willkommen zu meinen Tracks, zu meiner Show mit Special Guests. Diese Show wird extra fresh. Willkommen zum Album Nummer 1 von mir, bester MC. Willkommen zu meinen Styles. Es gibt keinen Zweifel daran, dass du jetzt nichts machen kannst. Denn dieser Track hier ist ill und macht komplett, was er will. Fester, City Slickers, was geht? End-Time-Tubes, diese LP. Das ist Fritti Minute Reckless. Von OL bis MUC gibt's nichts Besseres. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Dieses Lied ist nach 4 Zeilen meins. Ihr stylt Shit und wir stylen Rhymes. Du peilst unser Ding nicht, aber wir peilen deins. 1, 2, check und ich rap danach wie 10 Männer. Du machst Rap und hast ungefähr schon 10 Hänger. Ich red nur Scheiße, doch ihr könnt alles nachbeten. Ich werd noch nachtreten, gleich kommt das Nachbeben. Lauf weg, weg, schnell, lauf, Junge. Dein bester Freund ist unser Lauf. Mach mit, Mann, wir kriegen dich auch. Oder mach's nicht, wir bekriegen dich auch. Ich bin schwer enttäuscht, sehr enttäuscht. Ihr kennt dich 4:1, tut mir, es tut mir leid, leid. Euch Platten sind nicht geil, aber teuer hoch 3. Minute-Minute-Rap ist wie Abenteuer hoch 3. Ich geh geradeaus und der Rest verläuft sich. Schutz euch von 10 Metern oder 6,90 Meter. Hier entsteht ein neuer Style, mein Freund. Endzeit und 4:1, mein Freund. Minute-Minute-Rap, hier entsteht ein neuer Style, mein Freund, Freund. Endzeit und Zeit zu 1, 2, Freund, Freund. Minute, Minute, Reckless. Run, du L-Rock, besser check dir S. Jetzt ist schon wieder der Ben, schon wieder der Grimm. Jetzt kommt wieder der Man, der euch Lieder mitbringt. Also bitte tanz oder bitte nick zu dem Shit. So wie CSUler zu dem erstchristlichen Mistress. Ich hab das Lied wie 4:1, ein Rapper, Brother. Mein Rap ist so wie Säure, ich schwör's dir, er ersetzt dein Vater. Dann wird dein Leben auf Wegen wie weggefetzt vom Banner. Du erfährst Details über die Chefs in Deutschland, Festkanzler. Wir holen Rap zurück, zurück. Caps auf die Cam, die Cams sehen, wir holen es jetzt wieder zurück, zurück. Als wären wir noch durch Hubschrauber niedergedrückt. Wir drücken gehalten, aber mein Jung, wieder. Knietief in dem Scheißen, du sitzt knietief in der Scheiße. Wenn ich Beef krieg, rip ich live. Wenn es Beef gibt, such das Weite. Ich hab Tonträger, während du einen Totschläger rausziehst. Du bist so ein Ficker, der nur wie ein Totschläger aussieht. Aber ja, genau so sieht's aus, mein Freund, Freund. Um auf unser Level zu kommen, nimmt ihr auch, John, John. Hier entsteht ein neuer Style, mein Freund. Endzeit und 4:1, mein Freund. Minute, Reckless. Run, du L-Rock, besser check dir S.O. Hier entsteht ein neuer Style, mein Freund. Endzeit und 4:1, mein Freund. Minute, Reckless. Run, du L-Rock, besser check dir S.O. Wenn dich jemand fragt, wer Chef ist, dann sag meinen Namen. Wenn mich jemand fragt, wer Fresh ist, dann sag meinen Namen. Wenn mich jemand fragt, wer Wack ist, sag ich deinen Namen. Sorry, sorry, siehst du, weil ich nur die Frage sag. Ich kann nicht lügen, glaub mir, ich hab nie gelogen, nie betrogen. Sag nur das, was stimmt, so wie in dieser. Ich bin aber klar zu Wimbledon, sie sein mein Freund. Ich geb wieder auf wieder. Du hast Rewind. Ich setz auf 4:1, City Slickers, Metro Boys. Ich rap mit meinen Homes und kill an euch Megatoys. Ich will kein Dulli DJ, ich will nur Kings am Set, weder Error oder Kack, kack, kack, weg, nicht weg. in der Sache. Ich bin eigentlich nur zufrieden, wenn ich das hier mache. Ich gib Gas, gib Stoff, gib Props an Dennis und Javo, Seite und Gob. Oh. Hier entsteht ein neuer Style, mein Freund. Endzeit und 4 zu 1, mein Freund. Minute, Reckless, Radio L-Rock, besser checkt ihr es. Oh. Hier entsteht ein neuer Style, mein Freund. Endzeit und 4 zu 1, mein Freund. Minute, Reckless, Radio L-Rock, besser checkt ihr es. Heiko, was war das gerade? Ja, das war Vesta MC, wie angekündigt, von seinem Album Anti-Rapstar. Weitere Infos und das komplette Snippet gibt's auch bei uns auf der Seite im kleinen Special unter hiphop-leer.de. Alright, und weiter geht es hier mit Monroe, einem Beatbauer, der ganz aus der Nähe kommt. Genau, Monroe kommt ursprünglich aus Rauderfehn, wie wahrscheinlich die wenigsten wissen, ist dann nach Oldenburg gezogen und wohnt mittlerweile in Hamburg. Er hat letztes Jahr ziemlich auf sich aufmerksam gemacht mit den Beats, er hat für Savage, für Azad, für Curse, für Sammy Deluxe produziert. Und jetzt ist es endlich soweit und er droppt sein erstes Album. Und zwar erscheint es am 16.06., das ist nächste Woche Freitag. Und hat den Titel Your Favorite Rapper's Favorite Producer. Dabei sind unter anderem Sammy Deluxe, Curse, Afro, Salomon aus Leer, Rasul, Jonesman, Snagger und Pillard, Manuelsen, Illo und viele, viele mehr. Vertrieb für das Ganze macht Groove Attack. Das offizielle Snippet kommt, glaube ich, nächste Woche raus. Aber Monroe hat mir schon mal drei Tracks zugespielt, die wir jetzt mal zusammengeschnitten uns anhören. Und zwar ist das Monroe featuring Separate mit dem Titel Sag meinen Namen, featuring Jonesman mit Lecker und featuring Rasul Bottom of My Soul. Die Track, drei Tracks hören wir uns jetzt mal an. Okay, Monroe ganz brandheiß exklusiv hier auf Coast to Coast. Genau. Ich bin voll drauf und weil Buckwheats mein Label ist, fühl ich mich wie im Goldrausch. Egal ob ich mir ein Benz oder Golf kauf, ich bin nicht sellout, doch mein Album ist sold out. Ich bin ein Profi, dieser Party ist Gott. Danach fühlst du dich, als hättest du drei Nasen gerotzt. Ich bin beste Mann, der Chef hier im Block. Wo ich herkomm, findet jeder Chart, du rappst wie ein Schmuck. Meine Fans sehen mich und Blut steigt in ihrem Kopf hoch. Mit mir ein paar Worte wechseln, ist wie ein Sechser im Lotto. Ich bin auch sehr nett und sie lenken mein Popo. Dieses Business ist ne Bitch, ich fix sie dreckig wie Rocco. Ich leb deinen Traum, vom Penner zum Star. Allein meine Stimme sagt dir, ich bin phänomenal. Ich mach den Scheiß 10 Jahre und werd endlich bezahlt. Alles kommt wie es kommt und kein Ende ist nah. Meine Jungs steppen in Clubs und hängen an der Bar. Kaum kommt deine Chaya, hat einer die Hände an ihrem Arsch. Wir sind Aussicht for life, für uns ist Rente nur Psa. Was soll ich noch sagen, nenn meinen Namen Biatch. Denn es gibt keinen wie mich, kein zweiter schreibt Hits wie ich. Nenn meinen Namen, du Bitch. Ist der Shit für 06, ey ja. Und bald schon gibt meine Klick dir den Rest, ja. Es gibt keinen wie mich, kein zweiter schreibt Hits wie ich. Nenn meinen Namen, du Bitch. Ist der Shit für 06, ey ja. Und bald schon gibt meine Klick dir den Rest, sag was, was, was, was, wer, wer, wer. Ihr seid lecker, wir rhymen und flow viel besser. Ihr bringt nix, nix Neues, wir rhymen und schießen mit Feuer. Ihr seid lecker, wir rhymen und flow viel besser. Ihr bringt nix, nix Neues. Wir bleiben und schießen mit Feuer. Hey, genug von der Szene, ich bin da und sage, du bist nicht real. Ich rule das Spiel, ihr seid Wichser, ey, und die Zukunft ist mir. Ich bin voll dick und die pissenden Kids, die wollen mich. Molligen Chicks geb ich missratenen, tollen Dick. Sag Bescheid, ich bin da für Battle, ich kann euch zu Tode ficken. Ich flow wie Schwitsch und knall euch Wichsern die Flows in die Rippen. Und Hose auf die Titten, das beste Johnson, Johnson am Flippen. Wo ist das Cash, ich muss sie weg, ey, Dennis Bodel im Viertel. Ihr kriegt nur Kacke, jeder sagt, ihr seid richtige Spacken. Ich hab die Sachen, um euch zu knicken, ich richte das Blatt. Ich sag, tschü, tschü, tschü, tschü, tschü, hey, ey, ich geb ein Fuck. Du willst feuern gegen mich, ich trete dich und schieß auf dich. Sag ihr, mein Leben ist deep und ihr seid zu kleine Penis-MCs. Ihr redet zu viel von, ich bin zu G und schieße auf dich. Ey, mein Weg ist das Ziel, ich rap für Do und geregelt ist Kies. Die Regeln sind hier, ich muss Frauen ficken und Leben genießen, ja. Ihr seid lecker, wir rhyme und flow viel besser. Ihr bringt nix, nix Neues, wir rhyme und schießen mit Feuer. Ihr seid lecker, wir rhyme und flow viel besser. Ihr bringt nix, nix Neues. Wir rhyme und schießen mit Feuer. And I can tell you now how you made me lose my smile. how my heart is growing cold. Cause I've been thinking for a while. Let me holler it out loud from the bottom of my soul. That's the way. Should've seen it in your eyes, where you put it in your thighs. Analyze every syllable, a lullaby. It's been written in the skies, your whole spirit is alive. Why should I be giving you another try? And I can tell how your sorrow will multiply. How you thought our tomorrows would never die. How you sitting at your home, pulling hard on the bone. In the zone, look for words to justify. Tell me, what it is that's killing you softly. What it was that's been pitching you off me. If you now really feel like you need somebody to talk with, realize you done simply lost me. To the winds of your acts, how you keep celebrating your sins. How your mask kept breaking your skin. Can't explain why I fell for your smile, you too ugly inside. I ain't afraid to just tell you again. I'ma slow my roll so you can read my lips. I never did you no harm. Must have lost control, thinking you the chick who would hold my kids in their arms. I was wrong. Now I feel how my dreams have dismantled. You too used to get dogged, I mishandled. Was I too much of a man with a corporate plan? When we listen to Joe under the candles, how we jam, pushing up from cheek to cheek, fighting to beat the heat. Getting woozy in the club, try to compete to keep the beat, to end up in between the sheets, then hit the streets. I've been looking at the front door. Don't come back, claiming you want more. Yes, you the type to back off from pressure. Leave my shit on the bedroom dresser and just go. Oh, and I can tell you now how you made me lose my smile. How my heart is growing cold. Cause I've been thinking for a while. Let me holler it out loud from the bottom of my soul. That's the way it goes. Girl, I just want to tell you now how you made me lose my smile. All the glitter is not gold. And I've been thinking for a while. And I holler it out loud from the bottom of my soul. That's the way it goes. We won't know nothing lasts forever. It ain't more than a last vendetta. When we first met, you were just all black and leather. Now them dunks got you acting clever. This ain't never so never. One day we could blast together. Sit around cause the cast is better. Right now just me and this paper. A pen of master's letters. Over a barn I've been smashed as ever. Tell me. Still a rumor, officially. Ja, ihr seid bei Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Und was haben wir gerade gehört? Es war Monroe. Heiko, erzählt euch nochmal die Tracks und wer gerappt hat. Richtig, genau. Das waren einmal Separate mit dem Track Sag meinen Namen. Dann Jonesman mit Lecker und Razul mit Bottom of My Soul. Alle drei Tracks erscheinen auf dem Album Your Favorite Rappers, Favorite Producer. Nächste Woche 16.06. im Laden. Wenn ihr Infos zu Monroe haben wollt, dann geht einfach auf seine Webseite www.mp.net. Ihr kommt dort auch hin über hiphop-lehr.de oder coastradio.de. Yes. Und jetzt kommen wir weiter nach England zur ersten Maxi- und Single-Auskopplung aus dem neuen Album vom Rapper Travis Black. Der ist unter anderem schon bekannt, weil er zusammen mit The Herbalizer auf Ninja Tune schon Tunes veröffentlicht hat, außerdem auch mit den Quiet Boys, hat jetzt sein Solo-Album heraus und auf der ersten Maxi rappt er zusammen mit dem englischen Urschooler Apollo, außerdem Dom G und Evan. Die Maxi heißt Who Are You und wir hören den Remix von Rich Medina aus Philadelphia. Travis Black, who are you? Who are you? Yeah. Alright, 10% but don't quote me. Because the other 90% is off the head like Ken Bigley. I got big feet, made for ass kicking. I watch Sesame Street, improves my spitting. Your mic touches soft like mittens. You suck more than a cat with 10 nipples and 15 kittens. Forget about me, I'm your dad's first child. Uncomfortable to sit with, like hemorrhoid piles. I bop with a cameo, word up cop piece. The black John Cleese, the fornicating priest. The alcoholic craven, football hooligan. I watch the box set of roots and you're coming up short like Singapore Asians. Dry as Gandhi's flip-flop and California raisins. I tag up your coffin with homemade markers and cut up black cabbies cause I hate all the bastards. The killer of syllables dissolving your skull to minerals. Warped individuals theoretically rapping is cynical. Damaging craniums, I'm sure that I'm partially alien. My instincts are making me rethink my world is caving in. Thoughts travel like internet bands abroad with engines the late Sir Henry couldn't afford. With two left feet In any club I stood out, drinking a Guinness stout. I was spaced out, but now on point like the crown of the lady at the Old Bailey. Who needs muscle while street hustle like Arthur Daly? Cannibalistic with back shots on your mattress. The underdog equipped with hip type semantics. The infects media sculpt my brain like ceramics, bringing your brain cells back and causing havoc. Street flashbacks of a nation's of real tracks. We're bringing it back on Blessed Choice with Travis Black. Who are you? Who am I? Who are you? Who am I? Who are you? Apollo got verses that keep you mad high. We got four MCs up in the sky. Who are you? Who am I? Who are you? Who am I? Who are you? Dominic G, we'll let you get by. We got four MCs up in the sky. Who are you? Over your head, the guilt trip. Did you enjoy your vacation, rich bitch? Yeah, I got a resentment, wouldn't you? If you was brought up on benefit payments, don't forget you. I sport the latest fashions, hand-me-downs. You know what they say, it all comes back around. So really, I'm ahead of you all, so bow down. Like a prostitute making 50 pounds around town. You see the logos of the Evo end. There's no shows, no, don't go in. It's too late once you're locked into the hip-hop break. There's no going back, I'm from Britain, so of course I'm great. The UK is on the rise like fresh bread. Smell the aroma go straight to your head. Like herbs, write words on my wristers. Smell my trainer for caught in the vein of all sorts of pictures. I'm a cynical fellow from L-O-N-D-O-N. Hated by enemies, loved by few friends. You know I try to be conscious, optimistic. Things I've seen, said and done caused me to contradict. Subscribe to the theory known as Murphy's Law. Focus when things are sour, not phase like before. In a sea of rappers, many a person's ego strong for they knew it all. Didn't know what they want, lived a hard knock life. Been through the fire a few times. Source of subject matter, root of the rhyme. I come alive with mics, an extension of expression. Where anything goes, make it happen. Share my force with those who understand the rhetoric. Those who don't believe in it, not here to save the world. My gather support for a cause. When we say stop, our leaders advance the war. You won't find Travis on stars in your eyes or pop stars in VIP propping up bars. Who are you? Who am I? Who are you? Who am I? Got skills to catch vibes. We got four MCs up in the sky. Who are you? Who am I? Who are you? Who am I? Who are you? Travis Black got style upon style and we got four MCs up in the sky. Who are you? Who am I? Who are you? Who am I? Who are you? Das ist 94,0 Radio Ostfriesland und Dende zieht von Disco zu Disco wie Hans Nieswand. Peace. Let's get it crunk. Yo. Deine Freunde kenn ich als Frank oder Dieter. Deine Freundin als Margarita. Dein Papa zahlt dir den Golf mit der Visa. Dein Goldschimmern ist Peace am Hals. Vom MC Versand ist aus Blech. Um dein Abitur mit Schnitt 1,6 steht's eigentlich nicht schlecht. Der DJ von eurer Disse ist voll der Kuppel von dir. Darum trinkst du manchmal umsonst. Du kennst zwei drei Jungs an der Tür. In der kleinen Welt, in einem Dorf und am Kopf ist alles perfekt. Alles ist fett, warum sagst du's nicht, wenn du rappst? Huh? Sobald du Zettel und Stift in die Hände nimmst, bist du nicht mehr Dennis Fritz. Du bist Latin Kings, Gangster Pimp. Deine Eltern Finn, alles was der Junge macht, supi. Und sie sponsern den Computi mit Fruity Loopy für Bobby. Der Azubi von nebenan ist der Labelmann und der verschickt die Demos dann. Denn irgendwann muss ein Mann in die Szene kommen, jedenfalls. Selbst ist der Mann, die Kamera von Mom kann man leihen und der Regisseur von seinem Player wie du selber sein. Und Nina, Sina und Tina aus der 9A machen Booty Shake 1A für ihren Schulkamerad. Irgendwann wirst du vielleicht berühmt und ziehst die zwei dann mit, denn ihr Berufswunsch war schon immer kleine Schlappe sein im Videoclip. Eigentlich darf's niemanden geben, der Jungs wie dich ernst nimmt. Doch die deutsche Hip-Hop-Szene ist voll von Ottos und Erwins. Und solange die Leben lebe ich weiter mit scheiße Kohle verdienen. Und auch Hans Dieter weiter Gangster, Gangster schreien beim MC. Du bist King Promo, a.k.a. Hans Otto. Klick, klick, bitte guck mal hart fürs Foto. Ey King Promo, ich find's doch dick, blamier dich. Bitte noch ein bisschen mehr für mich. King Promo, a.k.a. Hans Erwin. Zoom, zoom, bitte guck mal hart fürs Fernsehen. Ey King Promo, ich find's doch cool, blamier dich. Bitte noch ein bisschen mehr für uns. Ich sag, ach ja, Eltern können echt ätzend sein. Halten Doppelnamen heute noch für den letzten Schrei. Noch dazu machen sie sich ständig Sorgen um den kleinen Kurt Felix und um ihren Hendrik Torben. Keine Angst, sie werden dir den Arsch nicht versohlen. Doch nicht wegen den paar harmlosen Nazi-Parolen. Du willst groß raus, Mensch, dann frag Dieter Bohlen. Doch ansonsten kannst du dir auch hier die Ratschläge holen. Ja, das Ganze hat ja auch einen triftigen Grund. Und ich hoffe mal, du hast dich längst verpflichtet beim Bund. Denn für Soldiers wie dich ist das mal richtig gesund. Doch vergiss um Gottes Willen deinen Spliff nicht im Mund. Geh mal wieder ins Jutz und sammel Pluspunkte. Erzähl deinem Blindernamen seine Schusswunde. Vielleicht findet so irgendeine kleine Biatch hier großes Glück auf dem Rücksitz deines Fiats. Selbst Sven und Frank, die aus dem Viertel kommen, sind so King of Frank, als gäb's kein Little John. Doch mal ganz unter uns, die Kehrseite der Medaille ist wie dein Pimp Cup, Digga, Leila aus Emaille. Beschwipst und zu platt, kommst du tipsy im Club und vergisst sogar glatt, bist du Crip oder Blood. Wer war nochmal der Dicke jetzt? Big oder Park? Was hätte mir dazu nur dein Kumpel Chick gesagt, wenn du die Stimme senkst, mach bitte nicht schlapp. Und wenn du schon so weit musst, dann spitte im Takt. Oder hör dir Raps an von Mike oder Daniel. Da machst du aber lange Ohren wie Scheißrocker Spaniel. Wir meinen's ernst, mach weiter so, Mann. Denn du und deine Crew sind zum Scheitern verdammt. Ja, du checkst seine Beats und hörst meine Raps. Und es lässt dich nicht los, so wie Curse seine Ex. Ja. Du bist King Promo, a.k.a. Hans Otto. Klick, klick, bitte guck mal hart fürs Foto. Ey King Promo, ich find's doch dick, blamier dich. Bitte noch ein bisschen mehr für mich. King Promo, a.k.a. Hans Erwin. Zoom, zoom, bitte guck mal hart fürs Fernsehen. Ey King Promo, ich find's doch cool, blamier dich. Bitte noch ein bisschen mehr für ich uns. Ich sag, was willst du denn? Aha. Wo kommst du her? Woher? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Sonst noch wer? Ich sag, Jan und Ein und Knast und Pit. Ja, Kürzen den Namen für jeden Arsch und Tritt. Nochmal, was willst du denn? Aha. Wo kommst du her? Woher? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Sonst noch wer? Ich sag, Jan und Ein und Knast und Pit. Ja, yes. Kürzen den Namen für jeden Arsch und Tritt. Yes, das waren Curse und Dendemann mit dem Tune King Promo. Und wir haben ihn schon am Anfang gehört, zusammen mit Mafio. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Koba. Ja, genau. Koba released Ende des Jahres sein Album Die Chronik des Vampirs, das zweite Album, wohlgemerkt. 15 Tracks werden das sein. Pass Payne ist gefeatured, der auch die meisten der Beats gemacht hat. Und wir hören jetzt exklusiv in den Track rein Blutmond. Meine Augen zeigen Bilder, geprägt durch mein Fieber. Mir wachsen Flügel aus dem Rücken, Ohren werden Fühler. Das Thermometer fällt und es wird deutlich kühler. Liegt das an mir? Mein Spiegelbild zerbricht. Ich stehe vor dem Spiegel, doch sehen tue ich nichts. Kobast wie Bruiser, seht in mein Gesicht, ihr seid vor Schrecken starr. Und ich brech euch das Genick. Ich kenne keine Emotion als eiskalter Dämon. Die Box, die mich versuchte, verschluckt und mich quälen. Kommt das Rätsel meines Lebens, ja Ketten in mein Hirn. Und reißt mir langsam aber sicher die Seele aus der Stirn. Allein gelassen, wie ich war ich verloren. Ich hab euch alle angelogen, um meine Schatten einzuholen. Hab euch alle angelogen, um im Dunkeln zu wohnen. Hab euch alle angelogen und sitzt auf meinem Thron. Die Dunkelheit bricht ein, ihr dunkler Fürst ist da. Ein Mann, ein Thron, mein neues Zeitalter schwarz. Alles ist jetzt tot, ich trage weiße Orchideen. Und Blutmond regiert meine bluttoten Zähne. Einsamkeit hier, allein zu sein da. Die Chronik des Vampirs steht in deinem Regal. Skeletor's back, Pinhead schleift die Haken. Candyman steht in der Nacht, um auf euch zu warten. Ich bin der schweigsame Dritte, das fünfte Rad am Wagen. Die Nebelbänke feuchter Tage, die eure Knochen plagen. Ich bin schwarz, schlecht, Schande und dein Albtraum. Ich bin Quarz, Pech und stamme aus dem Halbgraum. Niemand kennt mich wirklich, das Phantom bleibt alleine. Ich spiele meine Rolle, obwohl ich schon seit Jahren schweige. Fragt nicht nach mir, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin. Hört meine Texte, dann macht es vielleicht Sinn. Ich kann nicht ehrlich sein, die Dunkelheit verhindert, dass ihr frisst. mich langsam auf. Ich warte, was der Winter macht, das Rätsel meines Lebens. Trägt Buttermesser an den Händen, schlitzt mich langsam auf und lässt mich dann verenden. Allein gelassen, wie ich war, war ich verloren. Ich hab euch alle angelogen, um meine Schatten einzuholen. Hab euch alle angelogen, um im Dunkeln zu wohnen. Hab euch alle angelogen und sitz auf meinem Thron. Die Dunkelheit bricht ein, ihr dunkler Fürst ist da. Ein Mann, ein Thron, mein neues Zeitalter schwarz. Alles ist jetzt tot, ich trage weiße Orchideen und Blutmond regiert meine bluttoten Zähne. Einsamkeit hier, allein zu sein da. Die Chronik des Vampirs steht in deinem Regal. Skeletor's back, Pinhead schleift die Haken. Candyman steht in der Nacht, um auf euch zu warten. Lasst Gnade walten, wenn ihr kommt, um mich zu richten. Ich akzeptiere, was ich bin, ich werd mich selbst vernichten. Eine Kreatur der Nacht, der Dunkelheit, die lacht. Ich geh nach Midian, sie haben Leuchtfeuer entfacht. Ihr seht mich niemals wieder, der Abschied ist für immer. Nicht, dass es interessiert, weil keine Träne schimmert. Ich liebe nur drei Menschen, ich hoff, dass sie nicht leiden. Sich gern an mich erinnern, mich begleiten auf den Reisen. Mein Blut beginnt zu kochen und tötet mein Gewebe. Ich befreie mich von euch, wenn ich mich zu Tode quäle. Das Rätsel meines Lebens hat mir wohl den Stich gegeben. Ich wollte doch nur fühlen, wie es ist, im Licht zu leben. Allein gelassen, wie ich war, war ich verloren. Ich hab euch alle angelogen, um meine Schatten einzuholen. Hab euch alle angelogen, um im Dunkeln zu wohnen. Hab euch alle angelogen und sitz auf meinem Thron. Die Dunkelheit bricht ein, ihr dunkler Fürst ist da. Ein Mann, ein Thron, mein neues Zeitalter schwarz. Alles ist jetzt tot, ich trage weiße Orchideen und Blutmond regiert meine bluttoten Zähne. Einsamkeit hier, allein zu sein da. Die Chronik des Vampirs steht in deinem Regal. Skeletor's back, Pinhead schleift die Haken. Candyman steht in der Nacht, um auf euch zu warten. Das war Koba mit Blutmond hier bei Coast to Coast. Und zu Koba gibt es ja noch einiges zu sagen. Genau, also wie gesagt, das Album mit dem Titel Die Chronik des Vampirs erscheint Ende 2006. Ja, kann ich jedem empfehlen. Über Upset Records Infos wie immer bei uns auf der Seite oder auch bei upsetrecords.de. Sag mal, bei euch auf der Seite heißt hiphop-leer.de. Richtig. Sag mal an, Koba kommt woher? Ursprünglich aus Leer, ist jetzt aber in Würzburg. Okay. Und studiert dort? Studiert, ja. Okay. Well, well, hier geht's weiter wieder mit englischem Rap. Und zwar von der Gruppe Dalek. Die haben eine neue Platte draußen mit vier schönen Tunes drauf. Erschienen auf Ad Noisem Records. Auf dem Label ist ja auch schon sehr viel Verschiedenes erschienen. Vom schönen Hip-Hop über Elektronika bis zu brutalen Breakcore und Jungle-Geschichten. Die neue Platte heißt Streets All Amped. Wie gesagt, vier Lieder, drei davon mit Raps, ein Instrumental, alle wunderschön deepes Zeug. Wir hören den Titeltune Streets All Amped. Reminiscing back when he was up with hand in hand. Shiesty motherfuckers out the streets all hands. Scripts to fractures, sternum. Speech drop octaves as they drop knots on truth. We attempt to sell them. Fill the ring with venom. First thoughts to end them. Second seek survival at base levels. Targets, I got several. Apprehensive actions. Took minor refractions. Turned them into felonies. Next auction, the melanin. Set the start of Sotheby's. Job growth gets college graduates. Safe friends at Applebee's. Happily concede, but never to that deep. Plant seeds of revolution. Every time we speak for every one MC, there's a million. Your white boys that burned your last LP. Better wax the wood crosses. Best we cut our losses. Seek refuge and tools from past decades. Display same rage magnified by malignant movements of this day and age. Cause we all only know about the villains and shreds. Step behind with open arm, billion people's homeland. Reminisce of that when you be left with hand in hand. Just you motherfuckers got to see some end. Cause we all only know about the villains and shreds. Step behind with open arm, billion people's homeland. Reminisce of that when you be left with hand in hand. Just you motherfuckers got to see some end. I keep my fam close. Go for throat when you approach, fuck hope. Livid and afraid, moose rope. Folk scholars in attempt to fulfill prophecies. Those sorries won't amend for ancestral atrocities. Watching me, won't relieve those deep-rooted fears. Out the corner of my eye, seen your image come clear. Revered traits, betrayed by a frail chest plate. A timid tongue speaks words force-fed from wooden spoon. Demented dialogue consumes. Took 5 steps back to retune. Knowing full well what darker days loom. Learn to read horizons in hopes to watch our final sunrise and sunsets on mankind. Entertained by vain aspect of my kind. Poorly educated in corrupt paradigm. Point the situation since we all just dumb, deaf and blind. Cause we all only know about the villains and shreds. Step behind with open arm, billion people's homeland. Reminiscing back when we be dealt with hand in hand. Just the motherfuckers got to see some end. Cause we all only know about the villains and shreds. Step behind with open arm, billion my man, reminisce of that when we was up with hand in hand. Shut some motherfuckers out the street swords. Und ihr seid live dabei auf Coast to Coast Radio Show in Ostfriesland. Checkt den neuen Scheiß aus, kauft die neue Platte. Peace out. And we come tonight to sing a song for you. One, and we hope that you will enjoy. Yeah, y'all. Nico Suave. Bob of Beat. 2005. Ey, yo, viele Leute fragen uns immer, egal wo wir sind. Ey, Jungs, was geht denn ab? Was macht die Musik? Wie läuft die Musik? Wann kommt die Platte? Und wir sagen immer nur, yeah. Jetzt! Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Vorsicht bitte, der Beat bringt die Decke zum Beben. Nimm mir das Mic, schmeiß fett direkt in. Ich hab nie aufgehört, den Shit zu lieben. Ja, bin zufrieden, Techno, Elektro und Rock'n'Roll haben mir nix zu bieten. Ich steh auf krasses Zeug, und zwar vom BAB. Erzähl euch was auf Deutsch, vollgepumpt mit THC. Ich will nach oben, doch leider ohne Erfolg. Träum jede Nacht, jeden Tag von meiner Krone aus Gold. Ich will ganz weit nach oben, niemand hält mich auf. Ab und zu hab ich das Gefühl, die ganze Welt ist taub. So viel Bullshit steht in den Läden, in Dörfern und Städten. Ich bin das Gegenteil, hört mir zu und ihr werdet's erleben. Das neue Album ist mit Liebe gemacht. Ich hab ihn von morgen 7 bis tief in die Nacht. Die Beats in die Macht, BAB huckt mich ab. Ich nimm das Mic in die Hand und spuck im Takt, come on. Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann Platz. Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Wow. Ihr seid ein Wunderpunkt für Musiker. Das Problem ist hier, ihr werdet gern Untergrund wie Lucifer. Es fuckt mich ab, wenn ich im Bett besuchen Gästebuch bin und keine der echten Hats, die heftig smoothen Texte gut finden. Geh mir das Mic und ich spiel Geld in die Kasse. Auch wenn ich in die Welt, die nicht passe, gefällt es der Masse. Bring den Pot zum Kochen, den Süden zum Brennen. Denn ich hab für das Beschissene bis genügend Talent. Ich lass es scheinen, und zwar in allen Ecken des Landes. Ich zeig den Leuten und Bräuten, dass deutsche Rap interessant ist. Hab für die, die drauf Wert legen, noch mehr von den Raps. Ein Satz von mir ist wie ein Erdbeben, das Berge versetzt. Ich sterbe zuletzt, soll heißen, ich überlebe und bleib bei Mike. Scheiß auf Kritiker, weil ihr drüber redet und Scheiße schreit. Ey Mann, du weißt Bescheid, bekommst einen Brett verpasst, weil die meisten im Land finden Swabelicious den Rapper krass. Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Ey, weil ich weiß, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. Reiß mir den Arsch auf, bis ich ganz, ganz oben bin. Denk dabei sehr oft an die Zeiten, als ich gar nichts hatte. Außer Leute, die mich fragen, wann kommt die Platte? Yes, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Jetzt mit einem etwas chilleren Tune, aber dazu später mehr Info. Der Adi hat euch erstmal was zu erzählen. Und zwar haben wir Coast to Coast Aufkleber gedruckt. Und zwar wird es eine längere Serie, eine Art Quartett. Und ja, wer uns helfen will, die unter die Leute zu bringen, der möchte sich bitte bei uns melden und uns eine E-Mail schreiben über coastradio.de. Oder wenn er sonst unsere Telefonnummer weiß, kann er auch anrufen. Yes. Right, enough respect to all the sounds in the house, but right now you're in tune to the King Discotheque sound. The fader. Word. Stick 'em. Ha ha ha, stick 'em. Yes, jetzt ist schon wieder ein bisschen härter im Hintergrund, aber der schöne chillte Tune gerade war produziert vom Spanier Pablo Sanchez. Das Lied heißt Umba und ist erschienen auf einem kleinen Independent-Plattenlabel aus Madrid, der Hauptstadt Spaniens. Das Label heißt Hightop und hat jetzt eine Compilation veröffentlicht, die nennt sich Spain is Different. Darauf zu finden 10 sehr schöne, auch ziemlich abwechslungsreiche Tunes von so House-Nummern und schönen beatlastige Sachen, manchmal ein bisschen chillt, auch einige mit Vocals drauf und jo, am besten beschrieben, glaube ich, einfach gute Laune-Musik. Das ist halt aus Spanien, ne? Ja, genau. Und jetzt haben wir noch einen Track von Zombie Squad dabei. Zombie Squad aus Groningen. Vielleicht einigen einen Begriff. Produziert ist das von Monroe, kürzlich auf dem Album erschienen und heißt, muss ich mal schauen, How We Get Down. I'm writing the rhymes, it's the return of Zombie Squad and it's a sign of the time. Have to return, back, pay attention, listen and learn. That's all from the Lord, that's the title we earned. We decided, what? To show much more, for it's the core, meaning hip-hop. Jack creates is there for, feeling under who? And how what? The prophet, Zombie Squad, back to rack shop, which is us. No need to say it no more, you're its major groups know it. We step through the door and underground's favorite. We keep them alive, for Zombie Squad's in the souls, ears, heart and eyes. Realize, we awoke from hibernation. What? Too many victimized, so the current situation is why Zombie Squad represent two times. DJ Freeze, break it down now. That's how we get down. That's how we get down. We offside momentum. Shady actions, clear the smirk, void of vanity, street rap scenery. Lifestyle unknown to many, never in for these. Nickel and dime, honey, see. My mom's warming for the drama issues, hey. We influenced by these crime rulers, respect us, dude. For these old schoolers, been doing this hard graph since Puma sneakers, been doing backspins. Yeah, I know me, Omar. For the DA, I'm known as T-Drox, Michael, see. The package be moving when we moving out, when you move in. Begin senseless, smack your girl for the rumors she was spreading. Yeah, I should receive an award for backstabbing. You never with your people rapping, only on my streets. So cathartic elements without a cap. Y'all trying to cause a commotion. Who made you king of the ocean? You better shrimp from your honor. Cause you went from having something to having nothing. That's how we get down. After making sure, socially we're doing well. No need to worry, this working does space well. Is it the same for you as it feels for us? That the current situation is creating a blood rush. Dutch form of hip-hop, what a rap exterior. Hard to see the other elements as inferior. Never forget the way we started out. We school yourself and school your new sprouts. Future of rap might kill hip-hop legends. Us, Zombie Squad 24/7. Ja, das war ein Zombie Squad mit How We Get Down vom kürzlich erschienenen Album. Yes, und das war Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Schon fast vorbei, aber noch mit kurzen Party-Tipps. Und zwar geht es um den kommenden Freitag, das ist der 9.6. Im Spunk in Emden findet Bad Rhythm statt, zum 4., vielleicht auch zum 5. Mal. Ich organisiere das zwar mit, aber ehrlich gesagt habe ich vergessen, wie viele Partys das jetzt waren. Naja, haha. Auf jeden Fall haben wir uns einen Gast eingeladen, DJ David Pay heißt der, der kommt aus Osterholz-Scharmbeck aus der Nähe von Bremen. Hat letztens mit zwei Ukrainern zusammen sein eigenes Label gestartet, das heißt Bass Points. Die erste Platte ist draußen, 1000 Mal gepresst und fetter Sound. Und das heißt, diesen Freitag im Spunk ganze Nacht Drum and Bass und harte Beats. Und nächsten Freitag im Spunk Reggae Party mit Tippo Tunes, einem Selector vom Yalla Yalla Movement Sound System aus Oldenburg. Don't miss that. Coast to Coast and we're out.